Band 3, Kapitel 28 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 28. Mit Ungeduld, mit fieberhafter Spannung zuletzt, hatte der Feldherr zu Ende des Winters die Nachricht seiner vorausgesandten Boten erwartet über den Zustand der Wege. Endlich trafen die Meldungen ein, dass Eis und Schnee geschmolzen und dass auch der Schmutz der Schneeschmelze von der Sonne so weit ausgetrocknet sei, dass Mann und Ross und Wagen und die schweren Belagerungswerkzeuge, ein Lieblingsmittel von Julians Kriegsführung, ohne allzu viel Gefahr der Stockung sich auf den Straßen nach Osten bewegen konnten. Mit Jubel begrüßte Julian diese Nachrichten. Reich beschenkte er die Überbringer und so früh als irgend möglich, am 4. März des Jahres 363, brach er von Antiochia mit seinen Leibwächtern und andern hier in großer Zahl versammelten Scharen auf, nachdem schon vorher leichtere Truppen des Heeres auf verschiedenen Punkten mittels Brücken und Schiffen den Euphrat überschritten hatten. Die Anerbietungen zahlreicher Nachbarvölker in allen drei Erdteilen, Hilfstruppen zu stellen, hatte Julian mit den Worten zurückgewiesen, Rom hilft seinen Freunden, bedarf nicht der Hilfe seiner Freunde. Als Serapio diesen Satz gelesen hatte, auf den der Verfasser sich sehr viel zugute tat, legte er den Papyrus säuberlich auf den Zitrustisch und fragte, »Weißt du, gelehrter Imperator, wie man diesen Satz nennt?« »Was?« fragte Julian bestürzt. »Fehlt vielleicht irgendetwas an dem Geschmack des Ausdrucks?« »Nichts am Ausdruck, aber an der Wahrheit. Das ist ein...« »Nun was?« »Ein Anachronismus von 300 Jahren. Nur Tyrannes, der Arsakide, der König von Armenien, im halben Untertansverhältnis zu Rom, Vasall würde man ihn im Mittelalter genannt haben, ward aufgefordert, ein starkes Hilfsheer zu stellen und über dessen Verwendung weitere Befehle zu erwarten. Die Mitwirkung dieses Reiches war bei seiner Lage in Rücken und linker Flanke des in Persien eindringenden Heeres, wie allbekannt, ganz unentbehrlich, und am sichersten glaubte der Feldherr sich von etwaigen feindlichen Bewegungen des armenischen Heeres zu schützen, führte er es in seinem eigenen Lager mit sich fort. Die unterwürfigsten Erklärungen kamen als Antwort aus Karana, der armenischen Hauptstadt. Als Serapion einige Wochen später durch das Lager wandelte, die neuen Ankömmlinge, die Jovian herangeführt, musternd, traf er auf eine Schar offenbar germanischer Söldner. Das bezeugten Wuchs, Auge, Haar, Haut und Gewaffen, deren Mundart er nicht verstand. Erst durch einen Dolmetsch erfuhr er ihren Stamm und Namen. »Ei«, sprach er zu Julian, »es scheint doch, Rom kann nicht allein auf eigenen Füßen stehen. Du hast ja außer den älteren Söldnern auch noch andere Germanen angeworben, Goten.« »Nun ja«, meinte Julian hochmütig, »ich habe ja auch Elefanten gemietet, die ich brauche und die mir Italien nicht gewährt.« Serapio schwieg eine Weile, dann sprach er scharf, »mir ist, diese gotischen Elefanten werden euch noch einmal die Zähne weisen.« »Vergib, Freund«, rief Julian warm, »ich wollte dich nicht kränken. Du kennst meine üble Neigung zum Witz. Ich habe mir's schon stark abgewöhnt, euch Germanen zu unterschätzen.« »Bitte«, lachte Serapio, versöhnt und gutmütig, »fahret darin nur alle fort, desto sicherer werden wir euch überwinden.« Der Imperator brachte unmittelbar vor dem Auszug gegen die Perser Ares und Bellona ein Opfer dar. Als bei seinem Abschied von dem von ihm erneuten Ares-Tempel der älteste Priester ihm die Schale des Scheidetrunkes darreichte mit dem Worte »Auf Wiedersehen in deinem vierten Jahreskonsulat«, Julian war zum dritten Male Konsul, da stürzte der Greis plötzlich, vom Schlage getroffen, tot nieder, und der rote Wein besprengte wie Blut des Feldherrn Brust. Es erschütterte Julian am meisten von allen, die es mit ansahen. Er führte gleich darauf das Heer aus der Stadt in der Richtung gegen den Euphrat. Da fand er an dem Tor des Morgenlandes den von ihm neu ernannten Senat von Antiochia aufgestellt, der um die Ehre bat, ihm bis an die Grenze des Stadtgebietes das Geleit geben zu dürfen. Julian nickte und ritt schweigend in der Mitte der festlich gekleideten Dekurionen. Er hatte ihnen vor dem Aufbruch einen als sehr scharf gefürchteten Präfekten, Alexander, eingesetzt und lächelnd gemeint. Der Mann hat nicht gerade besonders diese Präfektur, aber die Antiochener haben gerade besonders diesen Präfekten verdient. Die Heerstraße führte an Daphne vorbei. Als die rauchgeschwärzten Trümmer, die eingestürzten Dächer, die in der Mitte geborstenen Säulen auf dem Hügel von fern sichtbar wurden, zog Julian den Zügel und sprach, mit der Hand auf die Zerstörung deutend. »Halt, ihr Kurialen von Antiochia, hier wollen wir Abschied nehmen. Ihr versichert mich eure Treue, eures Eifers. Wohlan, wenn ihr meiner gedenkt, so erinnert euch, bei welchem Anblick wir auseinandergingen. Dort bewährt euren Eifer.« Und als daraufhin die Kurialen in wenig aufrichtiger Wärme ihn baten, er möge doch nach seiner Rückkehr aus dem Feldzug wieder in ihrer Stadt dauernden Aufenthalt nehmen, erwiderte er, »Nein, aus Persien zurückgekehrt, werde ich in Tarsus ruhen.« Es sollte sich erfüllen, aber anders, als er es gemeint hatte. Das Heer, mit welchem der Kühne auszog, Asien zu erobern, war nicht stark. Es zählte nur 65.000 Helme. Aber es waren ausgewählt gute, kampferprobte Mannschaften. Die Kernscharen bildeten, neben Italiern und Illyriern, Germanen und Gallier, zum Teil neu angeworben, zum großen Teil aber die nämlichen Söldner und Ausgedienten, die sich lieber empört hatten, als dass sie für Constantius nach Asien gezogen waren. Dem geliebten Feldherrn, den sie sich zum Herrscher erzwungen hatten, folgten sie gern aus der Heimat. Sie hatten ihn nach Byzanz geführt, sie wollten ihn freudig begleiten bis ans Ende der Welt. Die Wege waren noch immer sehr schlecht, aber die zur Prüfung Ausgesandten wussten, dass die Ungeduld des Feldherrn günstige Berichte wünschte, und so hatten sie denn günstig berichtet. Gleich die drei ersten Tagemärsche von Antiochia über Litarbe, im Gebiet von Chalkis nach Beröa, bald über steile Höhen, bald durch Sumpfland, waren höchst beschwerlich. Die losen Steine der gepflasterten Legionsstraßen waren nur noch durch Sand zusammengehalten. Laut schalt Julian über die von seinem Vorgänger verschuldete Vernachlässigung des wichtigsten Heerweges an den Euphrat. In Beröa beschränkte sich der eifrig christliche Senat auf das Unerlässlichste an Ehrenerweisungen. Mit eisigem Schweigen nahmen die Dekurionen die Ansprache des Imperators auf. Lysias drängte, sie zu bestrafen. Aber Julian lachte, »Nein, statt der Antwort, die mir die Stadt schuldig blieb, soll sie jedem meiner Legionäre einen Sextarius Weines verabreichen. Das ist weniger trockene Leistung.« Umgekehrt verdroß den guten Geschmack des Hellenisten das Übermaß von Huldigung und der zur Schau getragene Eifer des Götterdienstes in der kleinen Stadt Batne, etwa 4 Stunden nördlich von Hierapolis. Nach übertriebenen Opfern für Zeus und Apollo hielten gemietete Rhetoren, die man aus den größeren Nachbarstädten hatte kommen lassen, lange und maßlose Schmeichelreden auf den göttlichen Julian. Ungeduldig unterbrach der den dritten Redner. »Ich besorge, ich sterbe, bevor du all meine Tugenden erschöpft hast. Ihr Kurialen von Batne, zur Strafe dafür, dass mich euer kleines Nest so lange aufgehalten hat, verabreicht ihr jedem meiner Legionäre einen Sextarius Wein.« Hierapolis, auf dem Westufer des Euphrat, war als Sammelort bestimmt für alle Teile des großen Heeres. Zu seinem bittern Verdruss musste der Feldherr, der am 5. Mai schon anlangte, hier geraume Zeit auf das Eintreffen aller anderen Führer warten. Keinem hatte es so geeilt wie ihm. »Nicht eure Straßen waren schlechter, eure Schritte waren langsamer als die meinen«, erwiderte er auf ihre Entschuldigungen. »Nur, dass ich hier einen Philosophen fand, einen Schüler des Maximus, meinen alten Studiengenossen Priscus, nur das rettet euch vor Strafe. Er hat mir all diese Tage über die Tugend der Geduld vorgetragen. Priscus, du begleitest mich ins Feld. Ich ahne, ich werde deiner Vorträge noch oft bedürfen.« Schon lange vor dem Eintreffen Julians war die Schiffbrücke fertiggestellt, mit der er 6 Stunden, 4 Parasangen, östlich von der Stadt, den mächtigen Strom hatte überdecken lassen. Sonderunfall ward der Übergang selbst vollzogen. Doch galt es Julian als übles Zeichen, dass 2-mal rasch erbaute Baracken einstürzten und jedes Mal etwa 50 seiner Krieger töteten oder verwundeten. »Nicht schlechte Zeichen, schlechte Baumeister begleiten dich«, meinte Serapio. »Schaff dir bessere Omina durch bessere Zimmerleute.« Ungesäumt führte Julian das Heer weiter nach Carrhae, östlich des Flusses Skirtus, 32 Stunden von Hierapolis. »Carrhae«, riefen die Opferpriester Julians erschrocken, »von hier aus willst du angreifen? Man denkt bei dem Namen nur an die furchtbarste Niederlage der Römer unter Crassus durch die Parther. Eben deshalb, lächelte Julian, man soll fortab bei diesem Namen an etwas anderes denken. Während Julian in dem uralten Tempel der in diesen Landschaften hochverehrten Mondgöttin Selene ein feierliches Opfer brachte, das mehrere Tage in Anspruch nahm, er opferte hintereinander auch Jupiter, Fortuna, Demeter, dem syrischen Zeus Philius und dem Zeus Cassius, verbarg er unter solchem Schaugepräng unvermerkt wichtige Entscheidungen. Denn wie in seinen Feldzügen gegen die Germanen wandte er auch diesmal mit Vorliebe die Überraschung an. Sorgfältig hielt er wieder vor den nächsten Freunden seine Pläne so lang geheim, bis die notwendig gewordene Entscheidung, der Beginn der Ausführung, die Aufdeckung unvermeidbar machte. So hatte er auch diesmal bis zur Stunde die Richtung seines Angriffsstoßes völlig ungewiss gelassen. Niemand im ganzen Heere wusste, ob die persischen Landschaften nördlich am Tigris oder die südlichen am Unterlauf des Euphrat sein Ziel bildeten. Darauf beruht zu großem Teil der Perser Glück im Kriege, sprach Julian, dass ihre Feldherren dem Gott des Schweigens sich weihen müssen und nur der König seinen Kriegsplan kennt. Auch er schweigt. Hier in Carrhae erwarteten aber die Heerführer bestimmt, seine Absicht durchschauen zu können, denn gerade hier gabelten sich die beiden großen Straßen, nach Norden durch die Provinz Adiabene gegen den Tigris und nach Süden nach Assyrien gegen den Euphrat. Groß war daher ihr Erstaunen, als der Undurchdringbare stattdessen eine Heeresabteilung von 30.000 Mann weder nach Norden noch nach Süden, sondern geradeaus nach Osten entsandte. Nisibis bezeichnete er dem Anführer Sebastianus, früher Dux von Ägypten, als Ziel. Hier sollte er die Grenzen sichern und zumal verschleiern. Die gefürchteten parthischen Reiter sollten nicht diesen Gürtel durchbrechen und die Bewegungen Julians erkunden können. In Nisibis sollte er weitere Befehle abwarten. War diese Schar als Vorhut zu betrachten, so ergab sich die Tigrislinie, also der Norden, als die gewählte Richtung des Angriffs. So legten Freund und Feind allgemein den Sinn jenes Befehles aus, auch der Feind. Nämlich ein paar Kundschafter des Großkönigs, die als Kaufleute verkleidet das vor der Stadt lagernde Heer aufgesucht und, wie sie wähnten, unentdeckt wieder verlassen hatten. Aber ein Zufall, die Gunst der Götter, sagte Julian, hatte den blonden Serapio, dem niemand die Kenntnis des Ägyptischen zutraute, ein in dieser Sprache geführtes Geflüster der beiden Späher belauschen lassen. Er meldete das Vernommene dem Feldherrn und riet, die beiden zu verhaften. Aber mit feinem Lächeln erwiderte der, »Also, sie haben es herausgebracht. Sie wissen es, dass ich den Tigris bedrohe. Lass sie nur laufen und König Sapor warnen.« »Also geht es an den Euphrat«, dachte der Germane, aber er sagte es nicht. Er war denn auch der Einzige, den es nicht überraschte, als Julian bei dem Aufbruch von Carrhae statt nach Osten oder Norden nach Süden abschwenkte. 2 Tage zog das Heer durch die öde, baumlose Ebene zwischen Carrhae und Davana. Am 3. Tage, dem 27. März, erreichte es Callinicum am östlichen Euphratufer. Ohne Rast trieb der Feldherr seine Scharen vorwärts entlang dem vielfach gewundenen Strom, bis er nach mehreren Tagemärschen, im Ganzen von 40 Stunden, Anfangs April in Circesium anlangte, der äußersten Feste der Römer an dieser Grenze. Es war erst der 30. Tag seit dem Aufbruche von Antiochia. Hier in Circesium musterte der Imperator auch die mächtige Flotte, die einstweilen den Euphrat herabgesegelt war. Er zählte 50 wohlgerüstete Kriegsschiffe, 50 Flachboote, die zu Schiffbrücken, aber auch zum Angriff, zum Landen der Bemannung der tiefgehenden Trieren verwendet werden konnten, und nicht weniger als 1000 Lastschiffe, die dem Heere unermessliche Vorräte von Lebensmitteln, von Waffen und Kriegsgerät jeder Art und von schweren Belagerungsgeschützen nachführten. Fürsorglich hatte Julian gewaltige Massen von Zwieback herstellen und, den Durst in den heißen Ebenen Asiens zu löschen, tausende von Schläuchen mit Weinessig füllen lassen. Er trank von jetzt ab nur Wasser, mit solchem Essig gemischt. Wein mitzuführen verbot er. »Wollt ihr Wein«, sprach er zu dem durstigen, sächsischen Theologen, »so nehmt ihn dem Großkönig und seinen Persern ab. Mein Heerlager ist kein Weinkeller.« und so ließ er eine gewaltige Karawane von Händlern, welche Wein und andere Genussmittel dem Heere nachführen wollten, mit Gewalt zurücktreiben. Die volkreiche und starke Feste Circesium, mit zahlreichen Göttertempeln und Hainen geschmückt, auch Sitz eines Bischofs, bot den gen Persien ziehenden Römern die letzten Eindrücke römischen Lebens, römischer Bildung. Julian sah hier in den ersten Tagen Serapion in eifrigem Gespräch mit ihm unbekannten Männern, die Haar und Auge und Waffentracht als Germanen bezeugten. »Wer sind die Leute?« fragte er. »Boten aus der fernen Heimat. Sie bringen wichtige Kunde. Freund Melo ist gestorben. Seine goldlockige Tochter ist sein einzig Kind. Die holde Riguntis bedarf des Schutzes.« »Das heißt wohl des Gemahls«, lächelte Julian. »Ihre Sugambern haben nun meinen Vater zum König gekoren, ebenso drei unserer Gaue. Mein lieber Vater ruft, ich soll den Königsstab aus seinen müden Händen nehmen. Und die schöne Riguntis wohl dazu. Erst ausdienen, dann freien. Ich gebe dir noch nicht Urlaub. Du wirst den Feldherrn, den Freund, nicht an dem Tage gerade verlassen, da die Gefahren des Feldzugs beginnen.« Da reichte ihm der Franke die Hand und sprach, »Ich will noch bleiben, aber nicht mehr lange.« Hierher hatte Julian die Ausführung eines lange gehegten Lieblingsgedankens verlegt, den er früher nicht hatte verwirklichen können, aber jetzt hier gekrönt sehen wollte, bevor er in das Ungewisse, in die Gefahren feindlichen Landes eindrang. Ende von Band 3, Kapitel 28.